Die Störung der Wälder, die vielleicht am meisten Mitgefühl auslöst, sind Brände. Und die werden sich im 21. Jahrhundert in den Tropen weiter verstärken. In den tropischen Wäldern des Amazonasgebiets, wie auch an der brasilianischen Atlantikküste, hat man die Anreicherung von Holzkohle in Sedimentschichten untersucht. Dabei gelangte man zu der Erkenntnis, dass Häufigkeit und Heftigkeit der Brände, die heute in diesen Regionen wüten, in den 11.700 Jahren des Holozäns nicht ihresgleichen hatten. Auf der Grundlage eines Worst-Case-Szenarios für die Veränderung der Landnutzung und die Zerstückelung der Wälder im brasilianischen Amazonasgebiet sagen die Modelle vorher, dass die monatliche Häufigkeit von Bränden zwischen 2071 und 2100 selbst dann um 73% steigen wird, wenn man die voraussichtlichen Klimaveränderungen noch nicht in Rechnung stellt. Das Ganze ist nicht nur ein Problem Südamerikas. Auch wichtige Ökosysteme der Torfmoore in Afrika und Südostasien befinden sich zunehmend in der Schusslinie des Feuers. Schon unter den noch relativ milden Klimabedingungen des Jahres 2002 handelte es sich bei fast 3/4 der Fläche, die in Borneo von Bränden betroffen waren, um Torfmoorwälder. Und heute werden Torfbrände in dieser Weltregion während jeder Trockenzeit von Jahr zu Jahr häufiger. In den nächsten 10 Jahren könnten die Ökosysteme der Torfmoorwälder in Südostasien durch immer mehr Brände und die fortdauernde Landnutzung durch Menschen vollkommen verloren gehen. In Australien lässt die Häufigkeit der Brände zu Beginn des 21. Jahrhunderts darauf schließen, dass auch hier wöchentliche Waldbrände in den kommenden Jahren die tropischen Wälder der Wet Tropics weiter beeinträchtigen werden. Die Häufigkeit von Bränden, die Störungen und die Strukturveränderungen in den tropischen Wäldern werden sich zweifellos durch den menschengemachten Klimawandel weiter verschlimmern. Zunehmend wird deutlich, dass ein Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ausreichen wird, damit der Planet kippt und in einem ganz neuen klimatischen und ökologischen Zustand übergeht. Der Zusammenbruch und das Schmelzen des Eises ist bereits über das erwartete Ausmaß hinaus fortgeschritten. Und neueren Schätzungen zufolge wird die gesamte arktische Eiskappe bis 2050 im Sommer abschmelzen. Zwar hat das Wirtschaftswachstum in Lateinamerika, Süd- und Südostasien sowie insbesondere in Afrika zu den wachsenden Kohlenstoffemissionen beigetragen. Tropische Staaten sind aber bis heute nur für rund 20% der weltweiten Gesamtmenge verantwortlich. Andererseits tragen sie aber die Hauptlast der Schäden. Die durchschnittliche Temperatur an der Erdoberfläche ist in den gesamten Tropen zwischen 1961 und 2018 um durchschnittlich 0,7 Grad gestiegen. Das mag sich wenig anhören. Zum Vergleich, in Schottland lag der Wert für den gleichen Zeitraum bei rund 1,5 Grad. Aber wegen der normalerweise sehr geringen jährlichen Temperaturschwankungen in den Tropen können solche kleineren Veränderungen auf Klimasysteme, Umwelt und Artenvielfalt bereits größere Auswirkungen haben als in gemäßigten Breiten. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre liegt heute bereits auf einem Niveau, den er das letzte Mal vor rund 4 Millionen Jahren im Pliozän erreicht hatte. Der Klimaexperte Tim Lernton, den wir in Kapitel 1 kennengelernt haben, macht darauf aufmerksam, dass wir geradewegs auf ein Niveau zusteuern, das im Treibhausstadium des Eozäns herrschte, als die Temperaturen um 14 Grad höher lagen als in vorindustrieller Zeit.